طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wir nehmen uns inshallah den nächsten Abschnitt vor. Ich lese ihn erstmal wieder vor. Es heißt: Die Haut eines verendeten Tieres wird durch Gerben nicht tahir. Erlaubt zu verwenden ist sie nach dem Gerben bezug auf Trockenes, sofern es sich um ein Tier handelt, das zu Lebzeiten tahir war. Die Knochen, Milch und alle anderen Teile eines verendeten Tieres sind Najis. Ausgenommen davon sind die Haare und ähnliches. Und was von einem Lebendigen getrennt wurde, ist genauso zu behandeln, wie wenn es verendet wäre. Noch einmal. Die Haut eines verendeten Tieres wird durch Gerben nicht tahir. Erlaubt zu verwenden ist sie nach dem Gerben in Bezug auf Trockenes, sofern es sich um ein Tier handelt, das zu Lebzeiten tahir war. Die Knochen, Milch und alle Teile eines verendeten Tieres sind Najis, ausgenommen davon sind Haare und ähnliches. Und was von einem Lebendigen getrennt wurde, ist genauso zu behandeln, wie wenn es verendet wäre. Dieses Thema ist jetzt von der logischen Reihenfolge, passt an diese Stelle, weil wir zuvor über Dinge gesprochen haben, die entweder tahir sind oder najis sind. Danach haben wir auch über Dinge gesprochen, die unsicher sind. Sind sie tahir oder sind sie najis? Und jetzt an dieser Stelle sprechen wir über Dinge, die najis sind und nach tahir werden. Sie sind Najis, aber sie werden Tahir. Deswegen passt es an dieser Stelle von der logischen Reihenfolge. Wenn man ein Tier hat, so kann man aus manchen Tieren, aus ihrer Haut, Leder herstellen. Und das ist, was man auf Arabisch Ad-Dibar nennt oder auf Deutsch Gerben. Wenn die Haut gegerbt wird, das heißt, sie wird zu Leder verarbeitet. Und das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam erlaubt. Und deswegen sagen die meisten Ulama, dass das Gerben von einer Haut eines Tieres die Haut tahir macht. Unter bestimmten Bedingungen, wie wir gleich sehen werden. Oder unter einer wesentlichen Bedingung, wie wir gleich sehen werden. Der Autor, rahimahullah ta'ala, sagt aber hier das Gegenteil. Der erste Satz lautet, dass das Gerben einer Haut eines verendeten Tieres die Haut nicht tahir macht. Und die hanbalitische Rechtsschule widerspricht hier den meisten Ulama. Und aus einem ganz einfachen Grund. Lesen wir uns zwei Hadithe jetzt durch, aus denen man das verstehen kann, was die meisten Gelehrten gesagt haben. Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma. Er berichtet und sagt: وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة. Der Gesandte, der Prophet صلى الله عليه وسلم, hat einmal ein verendetes Schaf gefunden oder gesehen. Was heißt verendetes Schaf? Was ist ein verendetes Tier? Meita. Es ist ein Tier, das nicht auf islamisch korrekte Art und Weise getötet wurde, sodass man es essen darf. Dann auf Arabisch Zakah. Zakah, nicht Zakah, da muss man aufpassen, weil manche Geschwister, wenn sie Koran lesen, machen sie Azza. Zalika allazina an'amta alayhim. طيب. Hier ist eine gefährliche Sache jetzt. Ja? Az-Zakah ist diese Säule, die dritte Säule im Islam. Und Az-Zakah mit Zal ist das islamisch ordnungsgemäße Töten eines Tieres, sodass man es essen darf. Okay? Und wenn ein Tier eben, das man grundsätzlich essen darf, aber nicht durch Zakah getötet worden ist, darfst du es nicht essen. Und solche Tiere nennt man Maita. Und ein einfaches Beispiel, ein Tier stirbt von alleine. ein Schaf läuft und stirbt. Oder ein Schaf läuft und wird von einem Auto gerammt und ist tot. Oder du erwürgst ein Schaf, oder du erschlägst ein Schaf, du erschießt ein Schaf. Das ist alles nicht die islamische Weise, ein Tier zu töten, um es nachher essen zu dürfen. Und deswegen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einmal ein Schaf gesehen, das verendet, Maita. Das wurde einer der freigelassenen Sklavinnen von Maimuna radiallahu ta'ala, Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, gegeben. Und das Tier war von der Sadaqa, das heißt, war ein Zakat-Tier. Sadaqa und Zakat sind in sehr vielen Hadithen Synonyme. Zusammengefasst, das Tier war tot. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لم تفعتم بجلدها؟ Er sagte, warum profitiert ihr nicht von ihrer Haut? Daraufhin sagten sie, innaha maita, es ist ein verendetes Tier. قال إنما حرم أكلها. Der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte, verboten wurde nur das Tier zu essen. Insofern hat er aus diesem Hadith, können wir ableiten, dass man die Haut von diesem Schaf verwenden darf, auch wenn das Tier Najis ist, auch wenn das Tier Maita ist, verendet ist. Der Hadith bei Bukhari, bei Muslim. Deswegen die meisten Gelehrten sagen das. Aber es ist jetzt interessant, wir wollen jetzt wissen, wie kann der Autor sagen, es wird nicht Tahir. Wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ist Tahir. Der Hadith bei Bukhari, bei Muslim. Jetzt sind wir im zweiten Hadith. Das ist in Sunan al-Nasa'i. An Salamata ibn al-Muhabbiq. أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة قالت ما عندي إلا في قربة لي ميتة قال أليس قد دبغتها قالت بلى قال فإن دباغها ذكاتها. Dieser Hadith in النسائي Sunan النسائي سلمة ابن المحبق berichtet, dass der Prophet Allah sallallahu alaihi wasallam in der Schlacht von Tabuk nach Wasser verlangt hat. Und zwar wollte er Wasser von einer bestimmten Frau haben. Hat von ihr das Wasser verlangt. Daraufhin sagte sie, ich habe kein Wasser, außer dieses hier, aber es ist in einem Beutel aus Leder von einem Tier, das verendet war. Das ist ein Tier, das von alleine gestorben ist, oder wie auch immer, auf jeden Fall nicht durch den Zakah. Und es ist Najis, das will ich damit sagen. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, habt ihr das Leder nicht gegerbt? Denn es könnte auch von alleine trocknen, ja, aber das Gerben ist ein bestimmter Vorgang, den die Leute kennen, die das machen. Sagte, habt ihr die Haut nicht gegerbt? Dann sagte sie, doch, haben wir. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Haut zu gerben ist ihre Art der Zakah. Also nochmal zurückdenken, wir haben gesagt, Zakah bedeutet, das Tier, das Lebendige, so zu schlachten oder töten allgemein, weil Jagen kann ja auch eine Form von Schlachten oder Töten sein, das heißt, das Tier so zu töten, dass man es essen darf. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Zakah für Haut von verendeten Tieren ist, dass man sie gerbt. Das heißt also, wenn du davon profitieren willst, musst du sie gerben, dann darfst du sie verwenden und sie ist daher. Wenn sie Najis wäre, darfst du sie nicht essen, nicht benutzen, nicht verwenden, nicht behalten, nicht besitzen, wie gesagt. Das heißt also, sie muss dann daher sein. Und dieser zweite Hadith ist über An-Nasa'i überliefert. Dass diese beiden Hadithe, Berichte, sind deutliche Beweise, dass die Haut von veränderten Tieren tahir ist. Tayyib. Wie kann es also sein, dass manche Ulama sagen, die Haut von veränderten Tieren bleibt najis, selbst wenn sie gegerbt wird? Die Antwort haben wir, es gibt verschiedene Möglichkeiten, warum sie das trotzdem sagen könnten. Aber wir brauchen eine sinnvolle Antwort, weil es kann nicht sein, dass sie einfach den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam ignoriert haben. Sie stützen sich auf den folgenden Hadith von Abdullah ibn Ukaym. Er sagte, Atana kitabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Alla tantafi'u minal maytati bi'ihabin wala asab. Abdullah ibn Ukaym sagte, und die Briefung, die ich jetzt gerade vorlese, ist in Sunan al-Tirmidhi. Okay. Er sagte, radiallahu anhu, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat uns einen Brief geschrieben. In diesem Brief stand geschrieben, dass wir von einem verendeten Tier weder von der Haut noch von den Nerven profitieren dürfen. Und es interessiert besonders die Sache mit der Haut. Und jetzt, At-Tirmidhi sagte, als der Überlieferer des Hadithes, At-Tirmidhi ist einer der sechs wichtigsten Hadith-Sammlungen, die wir haben, und er kommentiert diesen Hadith und sagte, Hada Hadith und Hassan, dieser Hadith ist Hassan. Und dann sagte er, ich möchte die Sache nicht kompliziert machen, er sagte, die meisten Ulama handeln nicht nach diesem Hadith. Und er begründet das natürlich hadith-technisch, warum. Aber entscheidend ist jetzt, er sagt, dass es in manchen Überlieferungen heißt, Atana kitab al-Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi bi shahrain. Das heißt, er sagt, dieser Brief des Propheten sallallahu alaihi wasallam hat diese Leute erreicht 2 Monate, bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist. Und das wäre natürlich ein starkes Indiz dafür zu sagen, dass dieser die Erlaubnis von der Haut von verendeten Tieren zu profitieren aufgehoben worden ist. Und ihr wisst, was euch daraus ergeben würde in der Praxis? Vieles. Ja? Und At-Tirmidhi sagte weiterhin, سمعت أحمد بن الحسن يقول كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث. الترمذي sagte, ich hörte Ahmad ibn al-Hasan sagen, dass er folgendes gesagt hat, Ahmad ibn Hanbal, der Imam, rahimahullah ta'ala, er pflegt nach diesem Hadith zu handeln. Das war seine Meinung. Und jetzt wisst ihr auch, warum der Autor das sagt, weil das ist ein hanbalischer Text. لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين, weil in dem Hadith vorkommt, 2 Monate bevor der Prophet gestorben ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die anderen Hadithe sich beziehen auf 2 Monate danach, ist sehr unrealistisch. Also sehr unwahrscheinlich. Danach, die Wahrscheinlichkeit, dass sich auf 23 Jahre bezieht, ist größer als auf 2 Monate. Okay? وكان يقول هذا كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. Imam Ahmad sagte, das ist die, oder pflegte zu sagen, das ist die letzte Regelung gewesen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die letzte von beiden. Das heißt, es war vorher erlaubt und jetzt ist es verboten. Das ist die zweite jetzt. Und man muss immer nach der neueren Hand, logischerweise, ja. Genau wie ein Christ heutzutage, er sagt, ich folge Isa. Das geht nicht. Muhammad sallallahu ist gekommen, du musst ihm folgen, kannst nicht mehr folgen, was vorher war. At-Tirmidhi sagte, jetzt kommt der entscheidende Satz, ثُمَّ تَرَكَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ هَذَا الْحَدِيثِ لَمَّا طَرَبُوا فِي إِسْنَادِهِ. Hiernach hat Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala diesen Hadith unterlassen und nicht mehr danach gehandelt, weil sie sich uneinig waren über die Überlieferungskette dieses Hadiths. Insofern, das ist eine andere Angelegenheit, über die wir uns nicht näher eingehen möchten. Aber erst einmal, was entscheidend ist vom Usul Fiqh technischen her, dieser Hadith wäre ein deutlicher Beweis dafür, dass gegerbte Haut zu verwenden haram ist. Aber der Hadith ist umstritten und eine Regel lautet, wenn wir einen klaren Hadith haben und einen Hadith haben, der, also Entschuldigung, wenn wir, beide Hadith sind klar, wenn wir einen authentischen Hadith haben, über den es keinen Zweifel gibt und einen anderen Hadith haben, über den es Zweifel gibt, dann handeln wir nach dem Hadith, über den es keinen Zweifel gibt, das authentisch ist. Und deswegen ist die Ansicht der Mehrheit richtiger, dass die Haut von verendeten Tieren nach dem Gerben tahir ist. Wallahu ta'ala a'lam. Das bedeutet auf Deutsch, normalerweise, du hast eine Kuh oder ein Schaf und das wird erschossen, wird nicht islamisch geschlachtet, dann ist dieses Tier najis. Darf man es weder essen, noch darf man es verkaufen, noch darf man es irgendwie verwenden. Und jetzt aber nimmt man die Haut, die auch najis ist, aber man verarbeitet sie zu Leder. Sobald man sie zu Leder verarbeitet, ist sie tahir geworden und man darf sie verkaufen, essen, tragen und Alhamdulillah, ist das eine Erleichterung von Allah subhanahu wa ta'ala. Erlaubt zu verwenden ist sie nach dem Gerben in Bezug auf Trockenes, sofern es sich um ein Tier handelt, das zu Lebzeiten tahir war. Dieser Satz, den er jetzt gerade gesagt hat, ist aufgebaut auf dem davor, dass wir nur nicht den Faden verlieren. Weil stellt euch vor, ich habe einen Sack aus Leder, Ledersack, in dem ich Wasser aufbewahre. Könnt ihr euch vorstellen, dass wenn man Wasser aufbewahrt in einem Behälter, dass dieser Behälter seine Spuren hinterlassen wird im Wasser. Das heißt, das Wasser wird seinen Geschmack verändern, entsprechend dem Behälter, wo er drin ist. Okay? Und deswegen, wenn der Behälter najis ist und das Wasser sich durch die Najasa verändert, dann das Wasser ist najis. Wie wir gelernt haben, ABC, aus Fiqh-Tahara über Wasserarten. Okay? Und weil er gesagt hat, dass der Behälter najis ist, der Autor hat, wir haben gesagt was anderes, aber der Autor hat gesagt, der Behälter ist najis, dann sagt er dir natürlich, deswegen darfst du darin nichts Flüssiges aufbewahren, sondern nur Trockenes. Weil Flüssiges, da würde der Geschmack sich verändern, abfärben. Weil Flüssigkeiten, weiß man, die überträgt sich solche Sachen viel besser und schneller. Aber wenn du ein Stück Brot reintust, dann wird die Najasa aus dem Beutel nicht übertragen werden. Deswegen sagte er, erlaubt zu verwenden ist nach dem Gerben, ist sie nach dem Gerben in Bezug auf Trockenes. Für uns gilt Trockenes und Flüssiges. Egal. Wenn der Behälter, wenn das Leder ist, das gegerbt worden ist, also Haut ist, die gegerbt worden ist, das Leder, dann darf man das verwenden. Unter einer Bedingung, habe ich vorhin angekündigt, er sagte, sofern es sich um ein Tier handelt, das zu Lebzeiten tahir war. Denn es kommt jetzt darauf an, das Tier, was für ein Tier überhaupt? Jedes Tier? Nein. Nur Tiere, die man auch, die tahir sind und die man essen darf. Weil stellt euch vor, also was passt dazu? Pferd, Schaf, Kuh, Zebra, Kamel, Gazelle. Natürlich unter der Bedingung, dass man auch daraus Leder, ich weiß nicht jetzt, aus was man am ehesten Leder produziert und welches nicht, aber entscheidend ist, alle diese Tiere, man darf sie verwenden. Aber wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, aus Schwein Leder herzustellen, dann gemäß der richtigeren Ansicht unter den Ulama, ist das Leder najis und bleibt najis und kann niemals tahir werden. Und der Beweis dafür ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er gesagt hat, فَإِنَّ دِبَارَهَا ذَكَاتُهَا. Das heißt, die Verarbeitung von Haut zu Leder ist deren Zakah. Und Zakah, das Wort Zakah im Arabischen, kann man niemals, oder besser islamisch gesehen, kann man nicht verwenden in Bezug auf Haramtiere. Also Zakah, wie gesagt, bedeutet, dass man ein Tier so tötet, dass man es essen darf. Deswegen kann der Begriff Zakah auch verwendet werden in Bezug auf Schwein. Er kann nicht verwendet werden auf Schwein. Ja? Und deswegen sagen die meisten Ulama, das gilt nicht für Schwein und gilt nicht für einen Fuchs und gilt nicht für einen Wolf und gilt nicht für einen Tiger und gilt nicht für einen Löwen und gilt nicht für eine Schlange, weil das Tiere sind, die dürfen wir nicht essen. Okay? Das heißt also, es geht um Tiere, die man grundsätzlich essen darf. Wallahu ta'ala a'lam. Dann sagt er, die Knochen, die Milch und alle Teile eines verendeten Tieres sind najis, ausgenommen davon sind die Haare und ähnliches. Das ist ganz einfach. Allah subhanahu wa ta'ala hat das Tier als Maitha bezeichnet. Und das Tier ist najis. Und deswegen, eine Regel laut im Arabischen, Al-Far'u tabi'un li aslihi. Sinngemäß auf Deutsch, wortwörtlich gehört dieser Satz auf Deutsch, ein Zweig gehört zu seinem Ast. Ein Zweig kommt woher? Kommt vom Ast. Ein Zweig kann nicht von woanders herkommen. Ja? Ein Baum, der Zweig kommt vom Ast. Und wenn der Ast nicht ist, dann ist das, was davon abgeht, auch nichts. Das heißt, diese Teile wie Milch oder Knochen, oder die gehören alle zum Tier dazu. Und wenn das Tier nicht ist, dann sind auch seine einzelnen Teile davon nicht. Und ausgenommen davon, sagte er, sind die Haare. Die Regel lautet, es geht nicht um Haare oder nicht Haare. Es geht um, wo befindet sich die Seele? Ja, es geht darum, welchem Teil des Körpers befindet sich das Leben? Und die Gelehrten sagen, es befindet sich nicht, also es gibt eine Ikhtilaf, Meinungsverschiedenheit über manche Teile, aber zusammengefasst sagen wir, es geht nicht um die Haare und es geht nicht um die Fingernägel. Diese Sachen, da befindet sich das Leben nicht. Und der Beweis dafür, wenn du die Haare abschneidest, die Nägel abschneidest, man schmerzt nicht. Kein Schmerz. Okay? Und diese Angelegenheit hat großen Einfluss auch auf andere Kapitel. Also es gibt im Kapitel At-Talaq, Talaq ist die islamische Art, wie ein Mann sich von seiner Ehefrau scheidet. Dafür gibt es Regeln, wie man das macht. Und manche Leute kommen auf seltsame Dinge. Und sie sagen zum Beispiel nicht zu ihrer Frau, du bist Talaq, sondern sie sagen, die Haare von dir sind Talaq. Oder die Hand von dir ist Talaq. Oder der Kopf von dir ist Talaq. Und jetzt ist die Frage, gilt das als Talaq oder gilt es nicht als Talaq? Okay. Und da spielt diese Regel jetzt eine große Rolle hier. Uns entscheidend ist der Teil, an dem sich das Leben befindet. Und wenn wir sagen, in den Haaren befindet sich Leben, dann die Person ist Talaq, die Frau ist Talaq. Wenn wir sagen, die Haare gehören nicht dazu, sind getrennt zu betrachtet, dann ist sie nicht Talaq, weil das nicht im eigentlichen Sinne Teil von ihr ist. Ja? Und deswegen, diese Thematik hat einen Einfluss auch auf andere Themen. Und richtiger ist, dass es getrennt ist. Also die Haare gehören nicht zu dem Teil des Lebenswesens dazu, in dem sich die Seele befindet. Und und der Beweis dafür findet sich in 1680. Aber wichtig ist, auch zurück zum Thema, ausgenommen davon sind die Haare und Ähnliches, also Ähnliches wie zum Beispiel die Fingernägel oder auch die Fußnägel. Und dann der letzte Satz für heute, inshallah ta'ala. Und was von einem Lebendigen getrennt wurde, ist genauso zu behandeln, wie wenn es verendet wäre. Und was von einem Lebendigen getrennt wurde, ist genauso zu behandeln, wie wenn es verendet wäre. Das heißt also, du hast etwas Lebendiges, ein Tier oder ein Mensch. Nehmen wir einen Menschen und du trennst von ihm etwas. Was trennst du von ihm? Seine Haare, seine Nägel, amputierst einen Finger oder eine Hand oder einen Arm oder was auch immer. Du betrachtest jetzt dieses Teil, was du von ihm getrennt hast. Ist das Najis oder Tahir? Die Antwort lautet, als es noch lebendig war an einem Körper dran, war es Tahir oder lebendig? Wenn es vorher Tahir war, ist es auch danach noch Tahir. Wenn es vorher Najis war, ist es auch nachher Najis. Also mit anderen Worten, Haare zum Beispiel eines Menschen sind Tahir. Wenn du sie trennst, und der Mensch ist noch lebendig. Es geht jetzt darum, du trennst es von etwas Lebendigem. Dann danach die Haare immer noch Tahir. Wenn du einen Arm amputieren musst, ist dieser Arm Najis oder Tahir? Er ist Tahir, weil als er am Körper dran war und der Mensch war lebendig, war er Tahir. Und diese Regel lautet auf Arabisch, ma ubina min hayyin fahuwa kamaytatihi. Das heißt, was von einem Lebendigen getrennt wurde, ist genauso zu behandeln, wie wenn es verendet wäre. wie wenn es verendet wäre. Das heißt also zum Beispiel, inshallah reicht das für heute, zwei Beispiele. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Anwesenheit und euch segnen für eure Aufmerksamkeit und unser Iman stärken und unser Wissen vermehren, sodass wir danach handeln. Und inshallah ta'ala werden wir morgen an dieser Stelle weitermachen. Für die nächsten, wie gesagt, ungefähr 3-4 Tage werden wir das Fiqh weitermachen. Und danach inshallah ta'ala was anderes. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.